Kundgabe 1036. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.8.1939. Lebendiger und toter Glauben. Lebendigen Glaubens sollt ihr sein und nicht nur der Form genügen. So verlangt es der Vater von seinen Kindern. Und ihr werdet diesem Verlangen entsprechen müssen, wollet ihr auch im Segen dieses Glaubens stehen. Wenn euch rechter Glaube gelehrt wird und ihr nehmet diesen nur rein äußerlich an, das heißt, ihr verbindet nicht mit der Annahme des Glaubens gleichzeitig auch die Tat, so ist dieser Glaube tot. Denn er erwecket nicht den Geist in euch. Er ist nur eine Form, berechnet für die Welt, jedoch für euch selbst zu nichts nütze. Es kann im Gegenteil ein solcher Glaube noch die irrige Ansicht hervorrufen, vollauf seiner Pflicht genügt zu haben und also jeder Verantwortung enthoben zu sein. Doch es hat ein solcher Formglaube ungemein Schaden angerichtet unter der Menschheit. Wappnen sich doch Tausende mit dem Schild eines solchen Glaubens, und ihre Seelen sind tot und ziehen nicht den geringsten Nutzen aus ihm. Der Glaube wird erst dann lebendig, wenn der Mensch bewusst Fühlung nimmt zu Gott. Wenn ihn der Gedanke an die ewige Gottheit anders denken und handeln lässt, als es ursprünglich der Fall war. Es muss der lebendige Glaube alles Denken bestimmen. Es darf nicht nur vorsichtshalber oder probeweise etwas anerkannt werden, was man dann zu beweisen bestrebt ist, sondern ohne den Beweis erbringen zu können, muss die Überzeugung im Herzen des Menschen vorhanden sein, dass Gott ist, und diese Überzeugung muss wieder den Willen auslösen, den göttlichen Willen dem eigenen voranzusetzen. Es wird dann, was der Mensch glaubt, in die Tat umgesetzt. Und es ist dies dann kein toter Glaube, da er ja den Menschen belebt, also zur Tätigkeit anregt. Nun vermag aber in der heutigen Zeit nur noch ein verschwindend kleiner Teil die Kraft des Glaubens an sich zu verspüren, weil ihm dieses Wort nicht nur ein leerer Begriff ist. Es spricht der Mensch zwar vom Glauben, weil ihm dieses anerzogen wurde, er macht sich aber nicht einmal klar, was der Glaube an sich ist. Nicht allein das Bejahen von etwas, was nicht zu beweisen ist. Es ist der Glaube vielmehr ein Bejahen alles dessen, was mit den Sinnen nicht zu fassen ist, und ein darin Aufgehen und bedingungslos Annehmen aller Forderungen, die durch eben den Glauben an uns gestellt werden. Tut der Mensch das, was die ewige Gottheit von ihm fordert, so erkennt er diese Forderung an und ist somit lebendig geworden. Das heißt, es wirkte die Kraft aus Gott nun belebend auf den sich restlos zu Gott Bekennenden. Und wer so nach im lebendigen Glauben steht, der wird nimmermehr Formenmensch sein. Er wird nicht erfüllen, was von ihm gefordert wird, aus Angewohnheit oder um der Mitmenschen willen, sondern einzig und allein um dessen Willen, der laut Glauben doch der Inbegriff von allem ist. Er wird bejahen, eben weil er glaubt, und also hellwach werden im Geiste. Amen.